Palan. Los. Palan. Palan. Panzer sehen. Ich habe nur ein einziges Interesse. Ich will euch tanzen sehen. Take load! Kickwicken funktioniert nicht. Wir wicken jetzt der Reihe nach auf den Kick und der Erste, der ihn nicht kriegt, hat verloren. Kickwicken. Na und dann? Du musst den essen. Rick Taylor live. Wie bist du denn drauf? Das ging gar nicht, das ging gar nicht, das ging gar nicht.